Schon der Gesamteindruck will zur Kanzleischrift unter Karl III. Gar nicht passen. Die gelegentliche Verwendung von geschlossenem A neben offenem A im Text weisen bestimmt auf spätere Zeit. Einzelheiten wie die zuweilen wahrnehmbare Verschleifung der Oberschäfte bei lang S, F, C oder die Form des G und das Kürzungszeichen erinnern eher an die Diplomschrift unter Otto I. Es sind Elemente, welche sich dem Schreiber, dem Fälscher, in unbedachten Momenten in die Feder geschlichen haben. Für wahr ein merkwürdiger Befund. Und das Befremden steigert sich, je mehr man sich mit der Psychologie des Fälschers auseinanderzusetzen sucht. Popo C. hat nicht etwa seine natürliche Schrift irgendwie und irgend möglich verstellen wollen, sondern hat eine Schriftvorlage, nämlich die Originalurkunde Karls III., M1637, kopieren wollen. Unser Schreiber ist eben ein recht ungeschickter Fälscher gewesen, wenn schon der Gesamteindruck seiner nachgezeichneten Schrift die Fälschung verrät, wird man ausrufen. Dem ist jedoch keineswegs so. Lechner hebt selbst hervor, dass Popo mit anerkennenswerter Sorgfalt seine Vorlage nachgeahmt habe und in der Tat erweist ein Blick auf die dem Lechnerschen Aufsatze beigegebene Tafel 1 mit fotografischen Reproduktionen des Originals M1637 und die beiden Fälschungen M1699 und M1700, dass der Fälscher gewisse Teile und Einzelheiten, zum Beispiel Chrismon, verlängerte Schrift, Ansetzung bestimmter Oberlängen, die A- und ST-Ligaturen, Datierungszeile, mit bemerkenswertem Geschick nachgezeichnet hat. Also ist unser Popo zwar ein geschickter, aber auch ungeschickter Fälscher gewesen. Sollte uns das nicht stutzig machen? Ist das nicht ein Widerspruch? Hören wir Lechner weiter, worin sich des geschickten Fälschers Ungeschicklichkeit offenbart. Es ergibt sich, dass Popo zeitweilig total vergessen hat, dass er überhaupt eine Vorlage nachzeichnen will. Denn ihn überfallen unbedachte Momente, in denen er wie in völliger Geistesabwesenheit seine Vorlage glatt ignoriert und ihm automatisch Buchstabenformen seiner Zeit aus der Feder fließen. Popo muss also furchtbar zerstreut sein. Denn dass er seine Vorlage ganz vergisst und Buchstabenformen seiner Zeit aufs Pergament setzt, begegnet ihm nicht einmal, sondern sogar sehr oft. So oft, dass schon der Gesamteindruck die Fälschung offenbart. Ein interessanter psychologischer Fall, der während der Nachzeichnung einerseits sehr aufmerksame Fälscher, der die geschickte Nachahmung gewisser Partien seiner Vorlage macht, zeigt sich gleichzeitig andererseits äußerst zerfahren und unaufmerksam. Nicht etwa in dem Sinne, dass die anfängliche Aufmerksamkeit während der Arbeit allmählich erlahmt, sondern nach dem Befunde der Fälschungen steht fest, dass der Fälscher gleichzeitig, also während der ganzen Arbeit, aufmerksam und unaufmerksam gewesen sein muss, dass konzentrierte Aufmerksamkeit und gänzliche Unaufmerksamkeit gewissermaßen in seinem Bewusstsein sich wechselstromartig abgelöst haben müssen. Ein solcher Zustand ist psychologisch unmöglich. In der Tat lässt sich denn auch sehr leicht der Beweis erbringen, dass der Fälscher ständig mit straffer Anspannung der Aufmerksamkeit seine Arbeit erledigt hat, dass bei ihm von Zerstreutheit und unbedachten Momenten nicht die Rede sein kann. Lechner sagt, dem Schreiber habe sich zum Beispiel die Form des G in unbedachten Momenten in die Feder geschlichen, was doch nur heißen kann, der Fälscher habe des Öfteren seine Vorlage nicht genügend beachtet und dann die ihm geläufige Form des G seiner Zeit versehentlich hineingesetzt. Werfen wir nun aber einen Blick auf die Faksimiles der beiden Fälschungen und ihrer Vorlage, so machen wir eine erstaunliche Wahrnehmung. Wir sehen nämlich, dass das charakteristische G der Vorlage von dem Schreiber auch nicht ein einziges Mal nachgezeichnet wurde, dass, so oft auch ein G in den falschen Stücken erscheint, auch nicht der leiseste Versuch gemacht wurde, das G der Vorlage in irgendeinem Punkte nachzuzeichnen. Dagegen schreibt der Fälscher im Text durchgehend und ohne Ausnahme das ihm geläufige G seiner Zeit, mit der ganz auffälligen Schaftschleife, welche mit geradezu verblüffender Regelmäßigkeit am Ende nach rechts gebogen wird. Genauso verhält es sich mit anderen Buchstabenformen, zum Beispiel dem P, dem R und dem Kürzungszeichen. Auch hierbei hält es der Schreiber ganz für unnötig, sich mit der Nachzeichnung der betreffenden Schriftelemente seiner Vorlage abzumühen. Er macht die Buchstaben so, wie es ihm beliebt, behält aber dann solche Formen konsequent bei. Um so beharrlich vom Anfang bis zum Ende ganz bestimmte Elemente der Vorlage zu ignorieren und an deren Stelle ebenso konsequent andere Formen anzubringen, ist während der ganzen Dauer der Arbeit eine ununterbrochene, gleich starke Anspannung der Aufmerksamkeit erforderlich. Eine derartige konsequente Verleugnung ganz bestimmter Teile der Vorlage kann nicht auf Nachlässigkeit, Zerstreutheit, Unaufmerksamkeit beruhen, sondern dabei waltet Bewusstsein und Absicht. In unbedachten Momenten kann ein seine Schriftvorlage kopierender Fälscher sicher dann und wann einmal seine Vorlage ungeschickt oder sogar recht ungeschickt nachmalen. Ihm kann auch einmal irgendein Buchstabe in seiner natürlichen, unverstellten Schreibweise mit unterlaufen. Es ist aber psychologisch ganz unmöglich, dass ein Mensch sozusagen mit Bewusstsein und Absicht und konsequent unaufmerksam und zerstreut sein kann. Ein Mensch, der einerseits seine Vorlage getreu und sorgfältig nachzeichnet, der aber andererseits ganz bestimmte Elemente des Vorbildes konsequent ignoriert, der handelt mit voller Absicht. Der Reichenauer Fälscher Popo C. geht in wichtigen Punkten bewusst und absichtlich von seiner Vorlage ab. Er bezeigt damit eine Missachtung des echten Vorbildes, die bei einem praktischen Fälscher, der auch noch bei so geringem Talent doch immer den guten Willen und die Absicht hat, seine Vorlage so gut es geht nachzuahmen, glattweg ausgeschlossen und unmöglich ist. Ein praktischer Urkundenfälscher, der so zu Werke ginge, der freventlich gegen einen obersten Grundsatz seines Gewerbes verstieße, in einer Angelegenheit, die doch kein Kinderspiel darstellen soll, ist eine ganz unmögliche Erscheinung, woraus mit Notwendigkeit folgt, die besprochenen Reichenauer Falsifikate können auf keinen Fall praktische Fälschungen sein.